Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, meine Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da und ich wünsche euch jetzt erstmal von Herzen, wirklich von ganzem Herzen, ein gutes neues Jahr. Ein tolles, gesundes, glückliches Jahr 2005. Ich freue mich auf die Gespräche mit euch. Hier bei uns bleibt alles beim Alten, so wie ihr das gewohnt seid. Das heißt, wir haben freie Themennächte und wir haben auch Themennächte, wo es dann nur um ein Thema geht. Heute ist eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt die bekannte Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Bin sehr gespannt jetzt auf meine ersten Anrufer in diesem Jahr. Das sind nämlich jetzt gleich zwei Mädels, Jasmin und Melissa. Hallo ihr beiden. Hallo. Mit wem spreche ich jetzt zuerst? Mit der Jasmin. Mit der Jasmin. Schönes neues Jahr. Ja, danke schön. Jasmin ist 25, Melissa ist 24. Genau. Ist so, ne? Ja. Genau. Um was geht's, Jasmin? Ja, wir haben ein Problem. Und zwar haben wir seit einem halben Jahr eine Beziehung. Ihr beide, miteinander? Genau. Ja. Und Melissa hat immer einen Freund seit einem Jahr. Ja, und der weiß davon nichts? Der weiß davon nichts, nein. Mhm. Du hast keinen Freund oder keine Freundin sonst? Nein. Nein. Bist du eine rein lesbische Frau? Nein, ich bin bi. Auch eine bisexuelle Frau. Mhm. Mhm. So, jetzt geht das seit einem halben Jahr so. Genau. Und wie fühlst du dich dabei? Also ich muss ehrlich sagen, es ist halt komisch, wenn ich ihn sehe oder so, aber wir kennen uns halt auch ziemlich gut. Und mhm. Macht ihr auch schon mal was zu dritt miteinander? Sex? Nee. Nee, so weit war ich noch gar nicht. Nee, einfach so, dass ihr mal irgendwie ins Kino geht oder ausgeht oder so zu dritt. Ach so. Hallo? Ja, Entschuldigung. Ja. Du denkst gleich wieder an Sex. Ich frage ganz normal, macht ihr denn vielleicht auch mal, geht ihr mal zusammen vielleicht ins Konzert oder so? Ja, machen wir doch, ja. Also ihr seid auch bekannt miteinander, du und der, genau, der junge Mann. Mhm. Ja. So, und? Ja, und ja, Melissa überlegt halt die ganze Zeit, ob sie es ihm jetzt sagen soll. Ja. Vor allem haben wir nämlich auch die Fantasie schon seit längerem, dass wir ihn mal mit einbeziehen. So, da haben wir es, ne? Sind wir schon beim Thema Sex. Genau. Das heißt, du würdest das auch gerne machen, du hättest das gerne. Ja, klar. Ja. Also wir hätten das beide gerne. Ja, und ja. Jetzt gib mir mal die Melissa, bevor wir weiterreden. Melissa? Ja. Die Melissa will nicht. Die will nicht? Nee, okay, dann frage ich jetzt, abgesehen von dem, dass du sagst, ihr hättet gerne mal was zu dritt, gibt es bei dir ein Gefühl der Eifersucht, was diesen Mann anbelangt? Nee, also komischerweise gar nicht. Das hat eben dein Kollege auch schon gefragt. Ja, da liegt ja auch nah bei der Vorstellung, deine Freundin, mit der du was hast, die du liebst oder in die du verliebt bist, ist das gerade mit einem anderen Typ, deinem Typ im Bett? Also wenn es jetzt eine Frau wäre, würde es mich sehr stören. Aber da es ein Mann ist, habe ich nicht das Problem irgendwie. Ah ja. Das ist, Hat denn also ich muss sagen, wenn ich jetzt, wir machen ja auch sehr viel, wir sind ja offiziell beste Freundinnen. Ja. Und wenn wir zusammen unterwegs sind und sie mit einer anderen Frau flirtet, werde ich sehr eifersüchtig. Ah ja. Mhm. Ist das denn für euch beide die erste Erfahrung mit einer Frau, was ihr jetzt miteinander habt? Oder hast du vorher schon was anderes gesammelt? Also ich hatte es vorher nicht. Sie hatte es vorher. Ja. Und ja, ich hab halt jetzt. Wie lange kennt ihr beiden Mädels euch denn schon? Wir haben uns kennengelernt. Sie war mal meine Chefin vor 4 Jahren ungefähr. Ach so, dann ist die Freundschaft. Mein Sohn ein Jahr. Ach, ja. Hast du schon ein Kind? Ja, klar. Ja. Aha, also da ist die Verbindung zwischen euch Frauen ist schon viel, viel länger. Ja. Aber geschnackselt hat es zwischen euch beiden erst vor einem halben Jahr. Genau. Also uns ist aufgefallen, wir haben uns halt irgendwie nie getraut, das zu sagen. Mhm. Es hat halt immer gekribbelt. So. Mhm. Und dann haben wir halt immer gedacht, nee, irgendwie, wir haben uns das nicht getraut, dann irgendwie anzusprechen. Und irgendwie kam es dann irgendwann mal aus Spaß. Von wem ging das aus, von einem halben Jahr? Das kam von mir aus. Mhm. Aber ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich hatte was getrunken, sonst hätte ich mich das, glaube ich, auch nicht getraut. Ja. Und du bist das Risiko eingegangen, hast das angesprochen und Melissa ist drauf eingegangen und dann seitdem seid ihr mehr oder weniger ein Paar. Genau. Ist es für dich eine tolle Erfahrung mit einer Frau? Schöner, intensiver. Intensiver. Dennoch ist so die Gedanken, sind die Gedanken an Sexualität mit einem Mann, die sind auch da. Ja, klar. Definitiv. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Ja, also ich meine, grundsätzlich erstmal finde ich, dass Melissa, schade, dass sie nicht mit mir sprechen möchte, aber sie hört zu, ne? Ja. Finde ich schon, Melissa, dass du das deinem Freund sagen musst. Gar keine Diskussion. Ja. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Melissa und ihrem Freund? Ist das auch ein gutes und inniges Verhältnis oder kriselt es da bisweilen? Nee, es ist schon ein gutes Verhältnis. Ja. Auf jeden Fall. Also, aber ich denke auch, das hat auch gerade was mit unserer Beziehung wieder mit zu tun, dass es sich irgendwie ein bisschen ausgleicht. Ja, gut. Aber umso wichtiger, wenn die beiden einen guten Draht miteinander haben, zueinander haben, dass sie da Klartext spricht. Das muss sie machen, so. Und dann muss man gucken, wie der Bursche darauf reagiert. Vielleicht ist er völlig sauer und sagt, hier komm, das war's. Oder wenn dieses Angebot besteht, komm, wir versuchen vielleicht irgendwie so eine Dreiergeschichte hinzukriegen, was ja unkonventionell ist. Aber warum nicht? Also wir haben ihn ja schon mal drauf angesprochen, so. Was heißt angesprochen? Wir haben mal so aus Spaß so gesagt, und wie wäre es mit einem Dreier, zwei Frauen und so, und wird dir das gefallen? Und dann hat er da klar gesagt, also ich meine, das ist ein Mann. Ja. Welchem Mann wird das nicht gefallen, okay, zwei Frauen? Da ist er aber davon ausgegangen, dass das wahrscheinlich dann nur erstmal so eine Sexgeschichte ist. Er weiß ja jetzt nicht, dass er quasi schon ein halbes Jahr betrogen wird. Genau. Ne? Das ist ja ein ganz anderes Kaliber jetzt. Ja, und dass ihr beide auch eine Liebesbeziehung miteinander habt, so muss man es ja sagen. Ja. Wie er dann weiter darauf reagiert, kann ich nicht einschätzen. Vielleicht ist es okay für ihn und er lässt sich auf diese Dreiergeschichte. Könntest du dich denn auch ein bisschen in ihn verlieben? Nein, überhaupt nicht. Das nicht. Ja. Also wenn, dann wäre das für dich ab und zu mal so eine Sexgeschichte zu dritt, aber ihr könntet keine Dreierbeziehung führen. Ja, ich weiß auch ganz ehrlich nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich sehen würde, dass sie mit ihm irgendwas machen würde oder so. Weiß ich ja nicht. Vielleicht werde ich ja dann eifersüchtig ihm gegenüber. Aber dennoch ist so eine Neugierde bei dir da, das mal auszuprobieren. Ja. So, also egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Erstmal muss der Freund von Melissa informiert werden, was da los ist. Ja. Das müsst ihr machen. Das muss Melissa machen. Und du musst doch auch ein permanent schlechtes Gewissen haben, wenn ihr zu dritt dann irgendwie unterwegs seid und du hintergehst ihn ja auch, wenn es ein guter Bekannter von dir ist. Ja, klar, aber ich denke, das größere schlechte Gewissen muss Melissa haben. Natürlich, also, gar keine Frage, ja. Mhm. So, und wenn das ausgesprochen ist, dann müsst ihr drei euch einigen oder muss man sehen, wie er reagiert und ob er sich darüber einlassen will. Ja, klar. So würde ich es machen. Jasmin. Schöne Grüße an Melissa und ich hoffe, dass ihr zu einer guten Klärung der Angelegenheit kommt. Ja, das hoffen wir auch. Alles Liebe. Ja, dir tschüss. Auch. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ran ans Telefon 0800 220 5050 oder meldet mir unter domien@wdr.de. Hier ist Özkan. Und Özkan ist 16 Jahre alt. Ja, das ist richtig. Jo, grüße dich, hallo. Grüße dich auch. Dein Thema? Mein Thema ist Tsunami. Tsunami. Ja. Ja, ich wollte jetzt mit dir darüber reden, über die Hilfe von Deutschland. Ja, die ja enorm ist, ne? Mm, ja, und also ich selber habe jetzt auch Silvester nicht so gut gefeiert wie sonst immer. Ja. Also ich musste auch schon an die Blutopfer denken. Ja, wie hast du dein Silvester, wie hast du weniger gefeiert oder hast du weniger Raketen gekauft oder? Nee, ich kaufe sonst nie Raketen eigentlich, aber so, ich habe eigentlich mit der Familie gefeiert, aber man war eigentlich schon so komisches Gefühl so. Mhm. Also, ja, man hat gedacht, ja, was machen die denn jetzt da und haben die da irgendwie was zu essen oder so? Also ich bin ja nicht so egoistisch wie andere manchmal und ja. Ich muss mal zunächst sagen, ich finde es eigentlich schön, wenn wir alle viel öfter so reagieren würden. Gestern eine Sendung im Fernsehen gesehen mit Franz Alt. Und da sagte er auch, dass das ganz toll ist, dass so viel geholfen wird. Von der ganzen Welt und auch von Deutschland. Aber es sterben jeden Tag 20.000 Kinder aus Hunger auf der Welt. Ja, stimmt auch wieder. Ne? Und daran denken wir, wenn wir feiern, in den letzten Jahren alle überhaupt nicht. Nur wenn wir die Bilder sehen und das ein großes Medienereignis ist, ich will nämlich nicht sagen, dass wir da nicht helfen sollten, was jetzt geschehen ist, um Gottes Willen. Aber man sollte es alles immer im Kopf haben. Ja. Hast du in deinem Verwandten, Freundesbekreis jemanden, der dort Urlaub gemacht hat? Nee, aber ich habe gehört, also ich arbeite ja sonst im Callcenter und ich habe da mal gehört, dass da irgendwie die Kindergärtnerin von jemandem da war und die soll auch sehr psychologisch jetzt drunter leiden. Mhm. Also die ist aber mit Leib und Leben davon gekommen. Ja. Ja. Mhm. Wie findest du das denn? Man sieht ja jetzt, da bin ich immer ganz zwiegespalten, man sieht ja im Fernsehen seit einiger Zeit, dass schon wieder Leute dorthin fahren und Urlaub machen. Oder sogar dort unten geblieben sind und Urlaub machen. Wie findest du das? Also, ich habe schon letztens einen Bericht gesehen im Fernsehen. Ja? Da haben, die haben sich da ein paar Leute beschwert, weil da noch ein paar irgendwie Kisten standen und Holz. Ja? Da haben die gesagt, warum räumen die das nicht auf? Dann werden noch mehr Touristen kommen. Ja? Und das fand ich ein bisschen ich habe gedacht, die denken nicht an die anderen Leute, die haben ja was anderes jetzt, andere Probleme und nicht dieses aufzuräumen jetzt sofort und heute ist Friede Eierkuchen wieder. Ja, ich habe da so irgendwie ein unwohles Gefühl. Einerseits sagt man, sagen die Leute auch vor Ort, man soll wieder dort runterkommen, um das Geld dorthin zu bringen, damit die Leute arbeiten können. Andererseits, ich könnte es nicht. Ich könnte jetzt da nicht Urlaub machen und nebenan sind die Trümmerwüsten und es liegen vielleicht noch die getöteten Menschen herum. Ich könnte es nicht. Also es ist eine schwierige Frage. Du warst noch nie dort unten in der Gegend? Nee, ich war noch nie unten, aber ich komme ja selbst aus der Türkei. Ja. Und da ist die Hilfe auch nicht so groß. Also da haben auch nicht so viele Leute gespendet, habe ich gehört, auch in den Nachrichten. Ja. Und da ist auch die Solidarität auch nicht so groß. Ja. Und also ich bin wirklich völlig platt, was in Deutschland vor sich geht. Vorhin hörte ich die Zahl, dass die Deutschen jetzt im Moment schon noch mehr gespendet haben als damals bei der Oder-Katastrophe in Ostdeutschland. Ja. Und dann kommt die staatliche Hilfe hinzu, das ist schon, können wir stolz drauf sein, finde ich klasse, dass wir so, dass das sich so mobilisiert hat in Deutschland. Ja, und ich hoffe, jetzt haben auch andere Leute gemerkt, dass es auch andere Menschen es auch nötig haben. Also, ja. Hoffen wir mal, dass das nicht alles so schnell vergessen sein wird. Ne? Genau. Der Mensch neigt dazu, sich irre zu emotionalisieren und dann ein paar Monate später ist es alles wieder vergessen und hoffen wir das mal nicht. Ja. Liebe Özkan, alles Liebe, alles Gute dir. Mhm, gleichfalls. Tschüss. Okay, tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050. Diese Woche übrigens, meine Lieben, diese Woche Samstag wegen Karneval gibt es keine Promi-Sendung, dafür aber nächste Woche Samstag. Und nächste Woche Samstag wird mein Gast hier Stefan Raab sein. Nächste Woche Samstag, also nicht diesen Samstag, jetzt diesen kommenden. Da haben wir Karneval im WDR-Fernsehen und das ist auch gut so. Und nächste Woche Samstag Stefan Raab. Stefan Raab und hier haben wir schon einen Stefan. So geht das. Stefan, 32, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Dein Thema. Ja, mein Thema. Gute Frage. Also ich wurde von meiner Frau betrogen und meine Frau, die hat natürlich mit einer anderen Frau dann auch ausprobiert. Aha. Seid ihr jetzt noch zusammen im Moment? Ja, wir sind noch zusammen. Ja. Wie viele Jahre seid ihr verheiratet? Wir sind seit knapp 6 Jahren verheiratet. 6 Jahre. Und wann hat dieser Betrug stattgefunden? Der hat stattgefunden vor knapp 2 Jahren, aber rausbekommen habe ich jetzt den Betrug erst vor kurzem. Achso, und der hat angehalten bis jetzt? Das hat also 2 Jahre angedauert? Nein, der Betrug selber hat knapp sechs Monate hatte also diese Affäre gedauert. Und wie hast du das rausbekommen? Durch einen Liebesbrief von der Frau, also die Frau, die mit meiner Frau zusammen war, die hatte natürlich auch eine Beziehung und hat sie auch heute noch. Und da wurde halt ein Brief gefunden. Wo wurde ein Brief gefunden? Bei der Frau? Ja, bei der Lebensgefährtin von der, die mit meiner Frau fremdgegangen ist. Ja. Achso, das ist eine lesbische Frau. Ja. Und wie ist das denn wieder zu dir hingedrungen? Wie ist das? Ja, ich hab's ja schon vermutet, ne? Ja. So, und die Vermutung hatte ich natürlich damals auch schon geäußert, ne? Und so, und dann hat sie mich jetzt, sie hat diesen Brief gefunden, hat mich angerufen und sagte eigentlich, sie ist sich da auch ganz sicher. Achso, die Lebensgefährtin von dieser Frau und so, die hat dich informiert. Genau. Und daraufhin hast du dann deine Frau angesprochen. Ja, und dann war ja nicht mehr viel mit Abstreiten, ne? Sie hat dann gesagt, ja, das war so und. Ja. So, das hat 6 Monate angehalten damals. Ja. Sie hat dir nichts davon gesagt. Nein, sie hat mir nichts gesagt. Aber nun ist dann schon wieder viel Zeit vergangen seitdem. Ja. Warum wurde das damals beendet? Wer hat da Schluss gemacht? Deine Frau oder die andere Frau? Meine Frau sagt, die andere Frau konnte ich bis jetzt noch nicht sprechen. Ja. Was macht das mit dir, wenn du das erfährst? Meine Frau hat mich 6 Monate lang betrogen. Ja, das ist die Frage, ne? Also ich bin jetzt zurzeit auch ziemlich hin und her gewühlt, weil wir haben jetzt auch ein kleines Baby, das ist 5 Wochen alt. Ja. Und das Baby ist jetzt auch im Krankenhaus. Wann ist das denn eigentlich rausgekommen? Wie lange weißt du das jetzt schon? Knapp 5 Tage oder 6 Tage jetzt. So frisch. So ja, frisch. Ganz frisch. Mhm. Und das Baby wird jetzt auch unser Baby. Mhm. Na, wird jetzt auch zurzeit künstlich ernährt. Und meine Frau, die ist jetzt auch im Krankenhaus. Und ja. Ich bin da, weiß ich nicht. Achso, du hast jetzt quasi im Krankenhaus mit ihr darüber gesprochen? Nein, sie war noch hier. Ach, sie war noch da. Mhm. Wir haben darüber gesprochen und haben uns dann natürlich auch richtig gestritten. Mhm. Na, das heißt, im hochschwangeren Zustand hast du dich mit ihr darüber unterhalten? Nein. Quatsch, das Baby ist ja schon seit 5 Wochen auf der Welt. Ach ja, 5 Tage. Ja, jetzt habe ich das mit den Tagen durcheinander gebracht. 5 Wochen, ja. ist klar, ja. Mhm. Ja. Und ist schon auf der Welt. Aber ich habe es vor 5 Tagen erfahren und, ja. Und wir haben dann schon, also, ne, Baby krank und dann im Gehen, sagen wir mal, wenn sie jetzt mit dem Baby im Krankenhaus musste, dann so kurz davor war diese Streiterei. Ich verstehe. Halt. Ist das für dich jetzt im Nachhinein egal, dass das eine Frau war? Oder ist das weniger schlimm? Ist nicht weniger schlimm. Nee, finde ich auch nicht. Ich kann das nie nachvollziehen, wenn Leute sagen, naja, wenn mit einem gleichgeschlechtlichen Partner und der Partner fremdgegangen ist, ist nicht so schlimm. Ich glaube eigentlich, dass es für eine Frau wahrscheinlich noch mehr Gefühl dazu gehört, dass eine Frau mit einer Frau fremd geht. Ja, vielleicht. Mann. Und vor allen Dingen kannst du damit gar nicht konkurrieren. Das ist eine ganz andere Welt. Ja, ist ein anderes Level, ne? So, ist jetzt eine schwere Verletzung bei dir da? Eine Irritation? Ja. Ein Vertrauensbruch? Ja, ne? Ist. Ja, natürlich. Ja, klar. Mhm. Ja. Hat sie denn ein bisschen erklärt, warum das damals dazu gekommen ist? Und ja, gute Frage. Also sie sagte bis heute, sie wollte es mal ausprobieren, wie es ist. Und, ja. Ne? Aber es war ein richtiges Liebesverhältnis. Ja, ja. Es war nicht nur mal ein Sex ausprobieren. Nee. Ja, das war schon ein Unterschied. Ja, also war schon ein bisschen, ne? Ja. Und sie sagt bis heute, es war halt mal so ausprobieren und im Endeffekt, ne? Man ist ja geneigt zu sagen, und so dumm ist das ja auch gar nicht. Man ist ja geneigt zu sagen, wer es einmal macht, macht es auch ein zweites Mal. Ja. Ne? Und da ist man misstrauisch. Ja, natürlich. Kann sie dir aufgrund der ersten Reaktion jetzt, hat sie dir ein bisschen das Misstrauen nehmen können? Oh, das ist eine schwere Frage, ne? Ja. Weil es noch so frisch ist, ne? Ja, ist noch so frisch. Hat sie sich im Wesentlichen entschuldigt? Ja. Hat sie gesagt, es tut mir leid? Doch. Hat sie gesagt, das soll nicht wieder vorkommen? Ja, hatte mehrfach. Sie hat mehrfach gesagt, es wirklich leid tut und es wird nie wieder vorkommen. Sie versucht mir auch ganz, ganz hoch und heilig zu versprechen, das nicht mehr zu machen. Hat sie irgendeine Andeutung gemacht, dass es über die Neugier hinaus, dass sie mal das erleben wollte, vielleicht auch eine Unzufriedenheit in eurer Beziehung gab? Nee, da hat sie nichts von gesagt. Könnte man ja auch denken. Denke ich eigentlich immer, wenn sowas passiert. Ja, dachte ich eigentlich auch dran, ne? So, jetzt ist sie erstmal im Krankenhaus. Jetzt ist sie im Krankenhaus mit dem Baby. Mhm. Morgen bin ich da. Ja, also sie ist nicht im Krankenhaus, um das Baby zu behüten und zu dabei zu sein. Ist das Baby im Krankenhaus und die Eltern oder ein Elternteil ist dann da. Und ja, aber das ist jetzt nichts, man muss sich nicht beängstigen, was den Gesundheitszustand des Kindes anbelangt. Das kriegt man hin, oder? Jetzt kriegt man das wieder hin, ja. So, das heißt, ihr müsst erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen, halt auch, wenn dass der Gesundheitszustand des Kindes sich stabilisiert. Ja, das ist natürlich das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste jetzt, ja. Man kann jetzt auch nicht streiten oder irgendwas machen. Ich habe ihr auch gesagt, wir müssen jetzt erstmal stark für das Kind sein. Genau. Und dann müsst ihr beiden nochmal richtig viel und ausgiebig miteinander reden. Ja. Was ist jetzt so, wie würdest du dein derzeitiges Gefühl beschreiben? Oh, wie soll ich mein Gefühl beschreiben? Ich brauche Hilfe, würde ich sagen. Auch wenn sich das doof anhört. Ich bin eigentlich ein sehr starker Mann. Ja. Wie meinst du Hilfe von in welche Richtung Hilfe? Ich weiß nicht wie. Ich habe noch nie Hilfe gebraucht. Ich bin jetzt 32, ich bin eigentlich ein sehr starker Mann. Ich kann mit vielen Sachen sehr gut umgehen. Ja. Und diese Sache hat mich jetzt, sagen wir mal so, weggehauen. Das hat mich echt umgehauen. Ja. Ich weiß, daher nicht, auch der Anruf hier. Nicht so ganz, wo ich jetzt stehe und was ich jetzt so mache, weißt du. In den 6 Jahren, die ihr zusammen seid. Ja. Das waren 6 Jahre, ne? Ja. Bist du deiner Frau immer treu gewesen? Ja. Definitiv? Ja. Und sie außer dieser Geschichte mit der Frau auch? Ja. Du sagst das ein bisschen zögerlich? Bitte? Du sagst das ein bisschen zögerlich? Nö, aber ich gehe davon aus. Du gehst davon aus, gut, man weiß das. Ich bin mir da eigentlich schon sicher. Ich würde jetzt, Stefan, wirklich erstmal, wie du es auch gerade genau richtig gesagt hast, erstmal geht es um das Kind, dass das Kind richtig wieder stabil wird und dass es nach Hause kommt und alles in Ordnung kommt. Dann müsst ihr beiden reden miteinander. Ihr müsst reden, reden, reden. Wenn du sagst, ich brauche Hilfe, nehme ich das sehr ernst. Ja, das nehme ich wirklich ernst. Wenn du sagst, ich bin eigentlich... Ich habe ein bisschen im Netz gesucht und so, und man da so ein bisschen was findet, aber... Nee, dann würde ich dir oder euch wirklich vorschlagen, wenn das so in dem Gespräch nicht wieder zu kitten ist, zwischen dir und deiner Frau, in dem Gespräch nicht zu kitten ist, dass ihr für 1, 2, 3 Mal zu einer Paarberatung geht. Ja. Dann bin ich dir gerne behilflich und gebe dir die ein oder andere Adresse in deine Umgebung. Ja, das wäre schon. Könnte auf jeden Fall nicht schaden, wenn ihr das machen würdet. Ja. Ist denn das Gefühl deiner Frau gegenüber noch, also es ist jetzt irritiert, klar, völlig logisch, aber würdest du sagen, ich liebe die Frau schon nach wie vor? Ja, schon, klar, wenn ich sie und klar liebe ich. Natürlich, kann man ja nicht abstellen, ne? Wenn da Gefühle sind, die kann man nicht einfach so wegwerfen. Ne? Interessant wäre natürlich auch wirklich zu erfahren, warum ist das damals beendet worden? Hat sie, ne? Das ist, finde ich, ganz wichtig, hat sie es beendet vielleicht für euch? Ja, sie sagt ja. Oder kommt da irgendwann doch raus, dass vielleicht die andere das beendet hat und deine Frau es einfach nur hingenommen hat? Wenn sie es wirklich für euch beendet hat, ist das natürlich, wäre das ein Pluspunkt. Ne? Ja, dann wäre das okay. Ja, das ist okay. Kann man natürlich sagen, so. Hätte man auf dieser Schiene gewonnen vielleicht. Ne? Genau, also das muss alles rausgekriegt werden. Das geht aber nur mit viel Reden und Reden. Und wenn da eine gute Substanz, eine Liebessubstanz da ist, deiner Frau gegenüber, dann nutzt die auch und gib euch nochmal eine Chance. Ihr habt jetzt ein Kind miteinander. Das ist zwar eine miese Sache, die da gelaufen ist, aber jeder macht Fehler. Und wenn sie es wirklich bereut und wenn du ihr glaubst, dass das nicht wieder vorkommt und du die Frau eigentlich noch liebst, dann gib ihr nochmal eine Chance. Finde ich schon. Bei allem Verständnis für deine Kränkung. Ja, so. Hast du vollkommen recht. So, jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an und gibt dir noch ein paar Adressen in deiner Umgebung. Okay, das wäre ganz lieb. Stefan, alles Gute. Ich sag dir Dankeschön. Tschüss. Okay, tschüss. Ach, heute ist der Stefan-Tag. Noch ein Stefan. Der ist aber 33. Hallo, Stefan. Hallo. Ja, Stefan, dein Thema. Ja, ich habe einen kleinen Fetisch. Und zwar sind das Nylonstrümpfe. Ach, guck an. Nylonstrümpfe. Damen-Nylonstrümpfe. Ja, richtig. Wobei ich die dann nicht trage, sondern halt... gern bei meiner Frau sehe, wenn sie halt welche trägt, wobei halt ob halterlos oder mit Halter, das spielt eigentlich weder eine Rolle. Also wir stellen klar, keine Damenstrumpfhose? Nein. Sondern Strümpfe? Nur Strümpfe. Mit Halter oder ohne Halter, das ist egal. Das ist wiederum egal. Du selbst trägst sie nicht? Nein, ich trage sie nicht. Kamst auch noch nie auf die Idee, das mal zu machen? Richtig. Das ist eine ganz andere Fraktion dann, ne? Die Leute. Genau. Gibt es ja auch, die das machen. Die ist gar nicht. Ja, richtig. Mhm. Das heißt, Du bist im Moment in einer Beziehung? Ja, richtig. Mhm. Wie lange schon? Verheiratet. Ja. Wie lange schon? Über 4 Jahre. Ja. Und deine Frau weiß davon? Ja, meine Frau trägt auch Nylonstrümpfe. Ja. Sie lebt also auch mit mir zusammen diesen Fetisch aus. Ja. Was heißt das genau, diesen Fetisch ausleben? Was bedeutet das? Ja, halt für mich die Strümpfe an ihr zu sehen, sie anzufassen, ist halt erregend für mich. Wobei halt, wie gesagt, egal ist, ob das jetzt halterlos oder mit Halter sind, also nur alleine zu sehen, ne, da anzustrich, man könnte halt im Endeffekt direkt loslegen, was man halt bei Strumpfhosen oder sonst was nicht könnte oder so. Ne. Farben ist auch egal. Ja gut, man hat halt seine Vorliebenfarben, aber... Nämlich? Welche Farbe ist die Vorliebe? Entweder diese hautfarbenen, ja. Allerdings dann richtig glänzende. Ja. Oder halt schöne blaue. Schöne blaue. Ja. Schöne blaue, ja. Ja, warum nicht? Ja. Ja, so ein schönes Marineblau. Heißt das, dass deine Frau immer beim Sex Strümpfe anhat? Nicht immer, aber sehr oft. Mhm. Aber sie trägt sie halt auch so, obwohl wir halt nicht weggehen oder so, halt in der Wohnung dann für mich oder so. Aber das ist für dich halt eine Dauer, eine Dauer... ja, Erregung, was? Oder wenn du wie immer siehst, die Strümpfe? Ja, also eigentlich schon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da mit einem Dauerständer die ganze Zeit durch die Gegend bin. So wollte ich es auch nicht ausdrücken, nein. Ja, aber... aber so eine gute Grundstimmung. Ja, es spielt sich halt, ich sag mal, größtenteils im Kopf ab. Ja. Das ist halt jetzt nicht so eine reine Hosensache oder ich brauche das unbedingt, damit es halt noch klappt oder so, aber es ist halt eine reine Kopfsache. Ja. So, jetzt ist nur das Problem, also ist jetzt seit circa einem halben Jahr, in Anführungsstrichen reicht mir das schon fast nicht mehr aus. Ach, das reicht ja nicht aus, was heißt das? Ja, jetzt kommt das Problem, dass ich es halt auch gerne an anderen Frauen sehe. Nun kann man jetzt ja nicht zu jeder x-beliebigen Frau hingehen und sagen, hier, ne, trägst du Strümpfe oder so, ne? Du siehst gerne Nylonstrümpfe bei anderen Frauen? Auch, ja. Da bin ich von ausgegangen, dass du das nicht nur bei einer Frau... Aber das ist jetzt extremer geworden, dass du auf andere Frauen scharf wirst mit Nylonstrümpfen, oder wie? Nein, also ich sag mal so, ich möchte halt gerne andere Frauen in Nylonstrümpfen sehen. Ja. So. Und ich sag mal, vielleicht auch die Strümpfe dann berühren, also es hat halt nichts mit den Frauen zu tun, weil dass ich dann unbedingt Sex haben will, es hat halt nur was mit diesen Nylonstrümpfen. Also sehen, dann musst du auf die Straße gehen, dann siehst du es. Ja gut, aber jetzt, du gehst auch nicht jetzt durch Köln durch und sprichst da jede x-beliebige Frau an deine Strümpfe und darf ich die mal angucken oder so? Das glaubst du? Ja gut. Das glaubst du, was meinst du? Auf jeden Fall, ich habe das jetzt für mich halt so gelöst, wobei meine Frau das wiederum nicht weiß, dass ich halt zu Prostituierten hingehe und mir das halt da hole. Ja, was machst du da? Gibt's dann auch letztendlich dann doch Sex bei den Prostituierten? Nein, weder Sex noch Oralverkehr oder sonst irgendwie, dass man sagen könnte, in Anführungsstrichen, ich würde fremdgehen. Ja. Sondern ich gucke mir halt einfach an, wie während sie diese Strümpfe anziehen, beziehungsweise sich dann halt selber streicheln. Das ist ja abgefahren. Du bezahlst, wie viel bezahlst du dann für so eine Session? Ja, das ist unterschiedlich, ne? Ja, sag mal ungefähr. Von 20, 30 Euro aufwärts. Ja, so. Kommt dann halt nur drauf an. Und da passiert kein Sex? Du onanierst auch nicht dabei? Was heißt onanier? Also ich streichle mich schon mal zwischendurch dabei, wenn es mich wirklich extrem erregt. Aber du bist angezogen? Ja, also ich habe dann halt die Hand mal in der Hose oder so. Ja. Aber also, da läuft nichts Sexuellmäßiges ab. Ja. Ist es auch nicht so, dass du dann zu einem Orgasmus kommst? Richtig. Das ist, wie gesagt, nur diese Kopfsache. Du möchtest sehen, wie die Frau, die Prostituierte, wie die Hure, sich die Strümpfe anzieht. Das hat halt jetzt weniger was mit der Hure zu tun, als wie gesagt, also halt so eine verschiedenartige Frau halt. Ne? Ja, ich verstehe das schon. Ich will halt jetzt nicht irgendwo in der Stadt da verstehe schon, dass du Frauen anquatschen oder so. So ist es am praktischsten. So ist es am praktischsten, das so zu lösen, meinst du? Also für mich halt. Naja, ich finde es mir schon klar. Ne? Du sitzt dann da und guckst, wie die Frauen die Strümpfe sich anziehen, wie die Frauen sich vielleicht ein bisschen streicheln. Die Frauen müssen sich auch nicht selbst befriedigen. Nein. Sondern sie müssen nur an ihren Strümpfen rumfummeln und Sachen machen. Ja, und so. Also gut, die meisten, die fahren sich dann halt auch über die Brüste und streicheln sich untenrum da halt. Aber das ist neben. Bist du eigentlich für die Frauen ein angenehmer Kunde, ne? Ich denke mal, so mit der angenehmste Prostituierte in seinem Kirchen. Das glaube ich auch. Das haben sie nicht alle Tage, so ein Kunde. Geld verdienen, ohne was zu machen. Ja. So, wie oft warst du hier schon bei der Prostituierten und hast das so gemacht? Das ist unterschiedlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also manchmal ist das dreimal die Woche. Und seit wann läuft das schon? Manchmal habe ich dann wieder 4-6 Wochen, wo ich dann gar nicht irgendwie zu irgendwelchen Frauen hingehe oder so. Ja. Und wie lange läuft das schon? Das hängt auch jetzt nicht von meiner Frau ab oder so, wie das halt bei uns ist. Ist schon klar. Das ist halt, wie gesagt, nur diese Kopfsache. Okay, ich will wissen, wie lange das schon läuft. Ein Jahr? Nee, ein halbes Jahr rum. Halbes Jahr. Das heißt, da ist jetzt in diesem, vor einem halben Jahr, ist da so ein Schub bei dir gekommen, ein stärkerer Drang, dieses noch mehr zu erleben. Diesen Fetisch noch mehr zu erleben. Richtig. Offensichtlich, ne? So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Du gehst zu einer Prostituierten. Deine Frau weiß davon nichts. Jetzt wahrscheinlich fällt auf allen Wolken, wenn die es erfahren würde. Gehe ich mal von aus. Mhm. Weder, nicht mal mehr so, weil ich es halt mit einer Prostituierten auslebe. Eher denke ich mal wegen Geld. Ach so. Wenn man das so jetzt mal so ausrechnen würde, was ich dann jetzt halt im Endeffekt für null und nichtig ausgegeben habe. Kommt eine Menge halt zusammen. Nur für meinen Kopf halt. Ne? Ja, nur für den Kopf. Das würde sich ja nur aussummieren. Ja. Ach, da würde sich jeder andere dann erstmal den Kopf fassen und sagen, immer, wieso hast du denn jetzt, was weiß ich, wie viel 1000 Euro für nichts ausgegeben? Ne? Ja, so viel war so viel waren es wahrscheinlich noch nicht. Aber du meinst, dass deine Frau gar nicht mal so sauer wäre, dass du das machst, sondern die werden nur sauer, weil du das Geld ausgegeben hast? Ich denke mal schon eher, ja. Ich meine, das ist ja schon mal eine ganz gute Grundlage. Ja, weil im Endeffekt, es ist ja kein Betrügen oder sonst irgendwas. Ja. Und die weiß auch, dass du ganz jeck drauf bist auf die Strumpfhosen, ne? Auf Strümpfe, ja. auf Strümpfe, nicht irgendwo, ja, auf Strümpfe, ja. Das weiß sie, ne? Ja. Insofern wird sie das dann auch in einer gewissen Weise vielleicht nachvollziehen können, dass du da so jetzt noch einen Tick mehr haben möchtest. Ja, jetzt, siehst du, das war jetzt Part Nummer 1. Jetzt kommt aber nur Part Nummer 2. Und das ist was, wo ich für mich inzwischen schon anfange zu überlegen, ob ich nicht, wie der Vorgänger auch, also ich zähle mich auch jetzt zu einem Mann, der weiß, was er will und der auch bodenständig im Leben steht, aber wo ich dann halt für mich auch sage, solltest du vielleicht mal zum Therapeuten gehen. Erzähl. Weil, gut, ich lebe halt diesen 40 jetzt aus, kriege das auch von meiner Frau, nur ich erwische mich selber, also ich sag mal jetzt, wenn es so kalt ist, vielleicht nicht gerade, aber im Herbst oder im Frühling, dass ich wirklich andere Frauen auch beobachte oder extra darauf achte, ob sie eventuell, wenn sie da was, was ich im Minirock sitzen oder so, im Eiscafé, ne, und da lupft halt so ein bisschen, was weiß ich, spitze hervor oder so, dann, ich will nicht sagen, kriege ich direkt einen Ständer und bin scharf wie Nachbars Lumpi, aber, also ich erwische mich selber, wie ich dann halt gelegentlich schon, in Anführungsstrichen, so eine voyeuristische Ader habe. Ja. Ich halt du hast das Gefühl, auf diese Sache achte, ob oder ob nicht oder vielleicht oder. Du hast das Gefühl für dich, du hast das Gefühl für dich, dass das so ein bisschen aus der Bahn gehen könnte, die ganze Sache. Ja, richtig, also weil ich sag mal so, wie gesagt, vorher habe ich mir da nichts bei gedacht. Also das habe ich also auch schon seit meiner Jugend, dass ich da irgendwie so drauf abfahre. Ja, bis zu einem gewissen Grade finde ich das auch völlig okay, wenn man auf so steht, ist es okay. So. Und, aber so erst denkst du dann so, na gut, jetzt gehst du in Anführungsstrichen zu Prostituierten hin und bezahlst sie dafür, dass die halt Strümpfe dann an, ne? Und dann kommt das, und dann kommt das, und dann kommt das. Das ist ja auch noch vielleicht ein, zwei Leute verständlich, die das auch in irgendwelchen Fetisch haben. Weißt du, Stefan, ich finde immer interessant oder wichtig, wenn Leute von sich aus selbst sagen, irgendwie komme ich mir selbst seltsam vor. Oder ich das beunruhigt mich bei mir selbst. Irgendwas warnt mich da. Und das also es ist ja nicht so, dass ich mich unwohl dabei fühle. Ja, aber du hast aber irgendwo, ich will nicht sagen, da geht die Warnlampe und sagt, hör mal, pass mal auf. Ja, aber ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Aber irgendwo denkt man sich auch, wo soll es doch hingehen, wenn es so weitergeht. Ja, das finde ich schon interessant, wenn du das von dir aus selbst formulierst, dir da vielleicht von außen mal ein bisschen professionellen Rat zumindest zu holen. Vielleicht nicht gleich in Form einer Therapie oder so, aber zumindest in Form einer Beratung. Fände ich auch interessant, fände ich auch wichtig. Weil das ist auch auf Dauer keine Lösung so mit der Prostituierten. Und irgendwie muss das mit der Frau auch eingebaut und eingewoben werden, das Ganze. Irgendwie geht das so nicht. Das ist keine gute Situation. Und wenn du von dir selbst die Angst hast, das könnte sich vielleicht noch weiter oder vielleicht perverser noch entwickeln. Aber es ist irgendwo schon ein bisschen erschreckend für mich jetzt selber, wenn ich einmal erwische, wie ich, wenn ich da jetzt sagen, anderen Frauen hinterher steige oder sonst was, dass ich irgendwer da durchs Fenster gucken würde oder so. Aber halt schon speziell auf diese Sache achte. Gut, bei manchen Frauen, die legen sich drauf an, sind wir mal nur ganz ehrlich, die tragen ja Röcke wie andere Leute Gürtel. Ja. Und sehr gut, da kann man es halt dann, ne? Pass auf, ich habe das Problem verstanden. Ich sehe auch ein und verstehe das auch, dass du da ein bisschen da in selbst, weißt du, selbst vorsichtig jetzt bist. Ja. Wir werden dir jetzt mal ein paar Telefonnummern geben. Und dir erklären, wo man da anruft, warum man da anruft, bei wem man anruft. Und dann kannst du entscheiden, ob du es tust. Okay? Legst du auf, wir rufen dich, das heißt meine Psychologin, die Heide, ruft dich an und versorgt dich mit den Nummern. Hervorragend. Alles Gute. Aber noch ein großes Kompliment muss ich dir machen, einwandfreie Sendung und mach auf jeden Fall weiter so. Dankeschön, Stefan. Tschüss. Alles klar, tschüss. 0800 220 50 50, meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr mich gerne anrufen wollt, freie Themennacht heute, dann macht das oder mailt mir. Und hier ist Christoph und Christoph ist 25 Jahre alt. Hallo Christoph. Hallo Domian. Hallo. Ja, mein Thema ist, mein Bruder ist am 1. Mai 2004 verstorben. Am 1. Mai 2004? Ja. Ja. Warum? Lungenembolie. Wie alt war er? Wie alt war er? 28. Und wie kam es zu der Lungenembolie? Bronchitis hatte er. Und das war eine Folge der Bronchitis? Genau, ja. Da löst sich was in der Lunge und dann geht es in den Blutkreislauf und innerhalb von 5 Minuten ist es dann aus. Bronchitis, das heißt, er war schon ziemlich erkrankt vorher? Ja. Ja, lange? Ja, 2 Monate. Hat auch Tabletten gekriegt, Antibiotika. War aber vor dieser Bronchitis gesund? Ja. Also ein ganz normaler junger Mann? Ja, genau. Hast du den Eindruck oder hast du die Vermutung, dass er nicht richtig behandelt worden ist? Hätte man das vermeiden können? Ja, also ich denke mal, die Ärztin hat gesagt, dass vom anderen Arzt die Dosis zu schwach war. Die Dosis von? Ja, dem Antibiotika. Ja. Mhm. Wo und wie ist er dann gestorben? Also er ist, ich habe in Augsburg gewohnt zu der Zeit, einen Monat. Habe ich auch eine neue Arbeit gefunden gehabt. Und er ist dann zu Hause von meiner Mutter gestorben. Früh. Ja, das Zuhause ist weiter weg von Augsburg. Ja, also ich wohne ja nicht mehr in Augsburg, ich bin wieder zurückgezogen in meine Heimatstadt. Ja, die wäre? Dessau. Ja, mhm. Ist der Bruder bei deiner Mutter gestorben? Genau, ja. Wahrscheinlich dann auch völlig unerwartet, ne? Ja, natürlich, das wusste ja keiner. Kann ja auch keiner wissen, also... War die Mutter denn währenddessen die ganze Zeit anwesend oder hat die das auch gar nicht sofort mitbekommen? Da das ja schnell geht, war sie anwesend, ja klar. Fünf Minuten, das ist ja innerhalb von ein paar Minuten. Ja, ja. Sie hat sicher noch einen Krankenwagen alarmiert? Ja, ja, klar, der war auch schon tot. Da war nichts mehr zu machen. Das war nichts, Reanimation hat da nichts geholfen. Das heißt, er ist dann erstickt, ne? Ja, also der Herzstillstand eigentlich. Geht ja in den Blutkreislauf und dann ins Herz und dann ist dann Herzstillstand. Das ist ja nur wirklich eine große Katastrophe, ja. 28 Jahre alt. Wie war dein Verhältnis zu deinem Bruder? Sehr gut. Sehr gut. Ich habe zwar 3,5 Jahre lang nicht in Dessau gewohnt, bin in Deutschland rumgezogen und gearbeitet, aber das Verhältnis ist nie abgebrochen, es war immer super. Auch wenn ich in Urlaub in Dessau war, ist immer klasse gewesen. Seid ihr beiden Jungs die einzigen Kinder eurer Eltern gewesen? Ja. Wie hat deine Mutter das in dem Moment erstmal gefragt, verkraftet oder wie hat ihr das aufgenommen? Also es wäre schwer gewesen. Also sie stand unter Schock 2 Wochen lang und dann kam die Trauer raus. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann denkt, naja, man ist über das Gröbste hinweg, man hat die Krankheit so einigermaßen im Griff und kuriert sich jetzt noch ein bisschen zu Hause und dann passiert das. Ja. Als wer hat dir die Nachricht übermittelt? Mein Onkel hat mich angerufen. Ich sollte zur Spätschicht fahren, ich bin Altenpfleger gewesen. Ja. Mache ich auch nicht mehr den Beruf, weil ich es auch nicht mehr kann. Und das war um 10:30 hat mich mein Onkel angerufen, dass mein Bruder gestorben ist und dann. Hast du es überhaupt glauben können? Nee. Was hast du dann gemacht? Dann habe ich eine Freundin angerufen, die bei mir um die Ecke gewohnt hat in Augsburg. Und die ist auch gleich gekommen, war den ganzen Tag bei mir und dann bin ich mit dem Nachtzug nach Hause gefahren. Hast du ihn noch gesehen? Nee. Nein. Aber du warst dann zur Beerdigung da? Ja, ja, klar. Ich wurde auch gekündigt, deswegen, weil ich zur Beerdigung gefahren bin. Deshalb wurdest du gekündigt? Ja, von der AWO. Von der Arbeit der Wohlfahrt. Ja. Nun können die keine Stellungnahme jetzt abgeben, was da genau vorgefallen ist. Deswegen können wir das jetzt nicht bewerten. Ja, das ist auch ein ganz anderes Thema sicherlich. Lass uns über deinen Schmerz und deinen Verlust reden. Jetzt sind einige Monate vergangen. Ja. Wie ist es in deinem Herzen? Wie ist es dir zumute? Also im Moment ist es schlimm. Also ich nehme auch wieder Antidepressiva. Tabletten habe auch vorhin eingenommen. Deshalb wirklich auch ganz ruhig eigentlich. Und es geht im Moment auch nicht gut. Und ich muss mich auch um meine Mutter kümmern, weil im Dezember war es ganz, ganz schlimm mit ihr. Da wollte sie auch nicht mehr leben, hat sie mir auch gesagt. Und dann kam die Weihnachtszeit, was ja ganz schrecklich ist. Das war ganz schlimm. Das glaube ich. Was habt ihr Heiligabend gemacht? Also, wir hatten Besuch. Eine Freundin von meiner Mutter war da. Da bin ich... Kurz gefragt, lebt der Vater noch oder lebt der Vater in der Familie? Getrennt, das ist geschieden. Ja. Schon seit über 20 Jahren. Achso, da seid ihr beiden Jungs bei der Mama aufgewachsen. Genau. Ja, und Heiligabend war ich dann mal kurz bei meiner Freundin und dann bin ich auch gleich wieder nach Hause. Und das war schrecklich, also. Könnt ihr mir vorstellen, dass die Atmosphäre dann gerade an so einem emotionalisierten Abend wie der Heilige Abend noch unerträglicher ist als an einem normalen Abend. Ne? Genau. Wenn man denkt, dann, wenn er jetzt hier wäre und wie war es voriges Jahr und all die Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Genau. Der läuft jetzt das ganze Leben, also die ganzen Erlebnisse laufen ja dann nochmal ab und ich denke auch jeden Tag dran. Ne? Und das ist auch am Geburtstag wird es wieder sehr schlimm sein. Wann hat er Geburtstag? Am 1. August. Hatte er eine Freundin oder eine Familie? Nee. Hast du mit ihm Mal, ich meine, ist vielleicht auch ungewöhnlich in dem Alter, in eurem Alter, aber kann ja dennoch sein. Habt ihr mal schon mal darüber gesprochen, wie, was das bedeutet, wenn jemand sterben würde, aus welchem Grund auch immer? Ja, hat sich also ziemlich viel damit befasst. Hat er? Mit dem Tod, ja, ja. Wie kommt das? Ja, keine Ahnung, er hat sich dafür interessiert, er hat auch viel gelesen und war sehr, sehr intelligent und hat auch alles gewusst. Also wir waren wie ein wandelndes Lexikon, mein Bruder. Wenn man ihn was gefragt hat, hat er sofort die Antwort gewusst. Das war echt spitze eigentlich. Was hat er für einen Beruf gemacht? Er hat Kunstschmied gelernt. Ja. Und wollte, hat dann im Kloster gelebt, paar Jahre lang. Ist dann wieder nach Dessau gezogen. Und jetzt, und er wollte im Herbst nach Aachen studieren. Theologie und Philosophie. Ah ja. Wurde auch schon angenommen. Ja. Alles. Ja. Also eine ganz interessante Biografie, ne? Kunstschmied und Kloster gewesen und. Weil ich gehe dann mal davon aus, dass er ein gläubiger Mensch war. Ja, wir sind doch katholisch. Ja. Was dir und euch sicher sehr hilft, glaube ich, ne? Ja, das hilft. Hilft ungemein. Dennoch ist natürlich die Trauer unerträglich. Und dennoch prasseln unfassbar viele Erinnerungen auf einen ein. Und man kann sich dessen gar nicht erwehren. Genau. Mit wem sprichst du über deine Trauer und dein Leid? Meine Mutter. Geht das? Oder seid ihr beide so voller Trauer, dass ihr vielleicht gar nicht mehr sprechen könnt? Also manchmal geht es und manche Tage ist es gut und manche ist es ganz, ganz schlimm. Also die letzten Tage ist es wieder schlimmer geworden mit dir. Das ist so, auf und ab ist das mit dir, mit meiner Mutter. Hast du sonst noch andere Menschen? Deine Freundin hast du gerade genannt? Ja, aber mit der läuft auch nicht so gut im Moment. Liegt es daran? Woran? Liegt es an diesem Unglück, dass das die Beziehung jetzt auch irgendwie stört? Ja, die habe ich, wir sind erst seit November zusammen. Ach so. Also ich habe sie nur erzählt und so. Ja, aber mit dir läuft es auch nicht im Moment so. Habe ich das Gefühl. Hast du einen guten Freund? Ja, sehr gute Freunde habe ich eigentlich. Das heißt, da gibt es schon Gesprächsmöglichkeiten? Ja. Ja. Deine Mutter, ist sie vielleicht in einer Gemeinde verankert, dass sie da auch Gesprächspartner findet? Also, das war so, dass sich viele Bekannte von meiner Mutter abgewandt haben. Dass sie sich gar nicht getraut haben, mit ihr zu reden. Weil wie spricht man an und so? Irgendwie. Und viele haben auch die andere Straßenseite gewechselt, wenn man unterwegs war auf der Straße. Das ist immer so schlimm. Das habe ich schon so oft hier gehört. Und ich glaube, man kann den Leuten das eigentlich ja, es ist schlimm, dass sie es machen. Aber ich glaube, sie machen es nicht aus Bosheit. Sie machen es aus Unsicherheit. Ja, das ist rein die Unsicherheit und die Unerfahrung. Ja, ja. Sie haben Angst damit. Genau. Sie wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und meinst du, dass deine Mutter Hilfe braucht? Ja, sie ist auch in einer Tagesklinik, ambulante, in einer Psychiatrie, aber das hilft auch nicht. Hat festgestellt, sie nimmt doch ziemlich schwere Medikamente, doch mehr als ich. Aber wir haben eine Selbsthilfegruppe für Trauernde gegründet in Dessau. Das gab es noch nicht hier. Das ist eine Stadt für, wir haben 80.000 Einwohner hier, aber das ist so eine Gruppe gibt es nicht. In Dessau gab es auch noch nicht. Ja. Ich glaube, dass solche Aktivitäten, die bringen einem natürlich den Menschen nicht zurück. Aber sie können in irgendeiner Weise schon helfen, ich will mal sagen, die Trauer einzuordnen und die Trauer erträglicher zu machen. Ja, und auch mit anderen Trauernden auszutauschen, die man gemacht hat. Ja. Und damit, das ist dann am Donnerstag haben wir unser erstes Treffen. Ja, aber muss ich sagen, Christoph, finde ich toll, dass ihr das macht. Wirklich alle Achtung, es gibt viele Menschen, die so zerschlagen sind nach so einem Unglück, dass sie gar nicht die Kraft haben, so etwas und den Elan haben, so etwas aufzubauen, finde ich sehr, sehr gut, dass ihr das macht. Respekt. Und macht es auch weiter und bleibt da auch am Ball. Ja, das machen wir auch. Ja. Deine Mutter ist in der Klinik, das ist auch schon mal gut. Das heißt, da gibt es eine ärztliche Betreuung. Du hast gerade gesagt, dass du Antidepressiva einnimmst. Das heißt, du hast auch einen Arzt deines Vertrauens, mit dem du auch so Sachen besprechen kannst. Ja. Ja. Und ihr macht das jetzt auch. Ja. Und wir wohnen auch in der Wohnung, wo mein Bruder gestorben ist, wieder. Ach, ihr wart zwischenzeitlich aus der Wohnung raus, oder deine Mutter? Also ich habe meine Mutter nach Augsburg geholt. Sie hat ja bei mir gewohnt dann, eine Zeit lang. Christoph, das ist sehr schlimm, wenn so etwas geschehen ist. Und man kann immer sagen, dass man ein Mitgefühl hat. Das kann ich dir jetzt auch sagen, obwohl wir uns gar nicht kennen. Danke. Letztendlich ist man natürlich mit dem Schmerz immer alleine. Ja. Und man irgendwann wird man einen Weg finden. Ja. Es kann schon sehr lange dauern, vielleicht noch. Ja, also es wird noch eine harte Zeit werden, weiß ich. Ich wünsche dir und deiner Mutter sehr, sehr viel Kraft dafür und alles Gute von ganzem Herzen. Und mach das so weiter und geht in diese Gruppe und tut was. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Natürlich, das ist ganz, ganz wichtig, sonst würde meine Mutter auch nicht mehr leben, denke ich mal. Ja. Das hat sie auch, vor allem die Aussage von der eigenen Mutter zu hören, jeden Tag, dass sie nicht mehr leben will im Dezember, zur Weihnachtszeit, denn das war schlimm. Ganz schlimm, ja. Das hat mich auch mit sehr, sehr runtergezogen. Ja. Alles Liebe von ganzem Herzen. Danke dir auch. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. Heute ist wirklich Stefan-Tag. Hier ist schon wieder ein Stefan. Der ist aber allerdings, die werden immer jünger, die Stefans. 26, hallo Stefan. Morgen Jürgen. Hallo Stefan. Was geht's bei dir? Es geht im Allgemeinen um Familienzwist im weitesten Sinne. Es kommt einfach daher, dass meine werte Schwiegermutter die Beziehung zu meiner Freundin nicht akzeptiert. Die ist seit einem guten Jahr zu sabotieren versucht. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? 13 Monate. 13 Monate. Ja. Und seit einem guten Jahr, also quasi die ganze Zeit, versucht die Schwiegermutter dazwischen zu funken? Ja, von Anfang an. Von Anfang an. Ja. Wohnt deine Freundin noch bei ihrer Mutter? Nein. Sie ist kurz nachdem wir zusammengekommen sind, bei mir eingezogen. Ah ja, so schnell ging das dann? Ja, das ging. Mhm. Was hat deine, ich sag mal jetzt Schwiegermutter in Anführungszeichen, was hat sie gegen dich? Das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass ich war jahrelang ein Freund der Familie, also wir kennen uns jetzt schon 10 Jahre fast. Mhm. Und meine Freundin war immer was wie eine kleine Schwester für mich. Wie alt ist deine Freundin? 19. 19, du bist 26, ja. 26. Ja, okay. Ja, und irgendwann hat es dann halt mal gefunkt und seit diese Beziehung existiert, ist Krieg. Aber es gibt eigentlich keine Begründung dafür, nur... Nein, keine Begründung. Du warst sogar ein Freund der Familie, das heißt, du hast dich gut mit der Frau früher verstanden? Sehr gut sogar, ja. Sehr gut. Aber sie will einfach nicht, dass du jetzt mit ihrer Tochter als Partner zusammen bist? Nee, absolut nicht. Hat deine Freundin denn eine These, warum die Mutter das nicht will? Da muss da irgendwas hinterstecken. Nein, also wir haben dabei mit vielen Leuten darüber gesprochen, aber es kommt irgendwie nichts bei rum. Wir kommen nicht dahinter. Traut sie dir nicht über den Weg? Oder denkt sie, du bist zu alt für ihre Tochter? Oder misstraut sie dir? Irgendwas? Hast du irgendeinen blassen Schimmer? Nee, überhaupt nicht. Keinen blassen Schimmer. Das macht das Ganze ja noch schlimmer. Ja, was tut sie denn? Sie muss ja dann irgendwie Stimmung machen gegen dich bei ihrer Tochter. Das heißt, sie muss ja irgendwie argumentieren. Was sagt sie denn? Nein, sie hat zu meiner Freundin fast gar keinen Kontakt. Macht sie halt nur nieder, wenn sie mit ihr spricht. Mich ignoriert sie. Mhm. Und jetzt, das Schönste war jetzt die letzten Tage, war jetzt am Freitag hier bei uns im Krankenhaus. Weil ich bin vor ein paar Tagen Papa geworden. Und jetzt schon von deiner Freundin? Ja. Aha, habt euch mal angehalten. Ja, war. Sofort ein Kind gezeugt, zusammengezogen, zack, zack, Nägel mit Köppen. Ja, war nicht ganz geplant, der Junior, aber na gut. Ja. Ja, nix. Ist trotzdem schön. Ja, na sicher, na klar. Und ist halt auch was Feines. Ja. Ja, wir waren halt hier und mich hat man mal wieder vollkommen ignoriert. Das gibt's mich nicht. Achso, das heißt, sie weiß schon, dass sie jetzt Oma ist. Ja, das schon. Aber das Kind ist ja von mir, also von daher ist das ja schon mal schlimm. Das ist schon mal das Schlimmste, was überhaupt geht. Den Kleinen... Ich muss jetzt nochmal fragen. Ich kapiere es nicht. Wenn sie sich schlecht äußert über dich bei deiner Freundin, da muss deine Freundin mal fragen, warum Mama, was hast du denn gegen den? Und da muss sie doch irgendeine Antwort geben. Nein, sie rückt nicht mit der Sprache raus. Aber da wird man doch verrückt, wenn man so mit sowas konfrontiert wird. Ja, das, glaube ich, wird man da verrückt. Ja. Meine Freundin ist ziemlich miserabel. Also meine Freundin hat aufgrund dieser Situation doch psychisch irgendwo einen Knacks weggekriegt. Gibt es denn noch, wie reagiert denn der Schwiegervater? Er reagiert auf mich schon etwas besser, aber er ist der arme Mensch an der Kette. Er steht unter den Kartoffeln von ihr. Der gute Mann darf noch nicht mal ein Loch in den Schnee pissen, ohne sie zu fragen. Verstehe. Um es jetzt mal grob auszudrücken. Gibt es noch andere Geschwister von deiner Freundin? Ja, sie hat einen jüngeren Bruder und eine ältere Halbschwester. Ja, wie viel älter ist die? 6 Jahre. Ja, wie ist das Verhältnis zu der? Mittlerweile gut. Ja, kann die sich denn Reim drauf machen? Nee, überhaupt nicht. Könnte die denn vermitteln? Nein, auch nicht. Das heißt, die alte Frau, also alte in Anführungszeichen, die deine Schwiegermutter, macht komplett dicht und keine Socke weiß, was da los ist. Richtig. Also, Es gab keinen Streit. Ich frage nochmal, es gab keinen Streit. Nein. Du hast die Frau niemals irgendwie um Geld geprellt oder irgend sowas. Nichts, gar nichts. Von dem an, wo sie erfahren hat, dass wir zusammen sind, war vorbei. Mhm. Und ich sag dir, selbst ein Kubikmeter Stahlbeton ist nicht so stur wie diese Frau. Mhm. So, wenn das so ist, dann gibt es eigentlich nur einen Weg, wenn man überhaupt nicht rankommt und man alles versucht hat. Und hast du wirklich alles, könntest du sagen, dass du alles versucht hast? Ja, ich habe versucht, schriftlich Kontakt aufzunehmen, ich habe versucht, persönlich Kontakt aufzunehmen, ich habe das Telefon versucht, ich habe E-Mails geschrieben. Das heißt, sie schreibt nicht zurück? Nö. Sie knallt den Hörer auf, wenn du anrufst? Richtig. Mhm. Und deine Freundin hat auch alles versucht? Ja, meine Freundin leidet sehr unter der Situation. Mhm. Ja, was ich jetzt gerade sagen wollte, wenn man so wirklich alles versucht hat, dann bleibt eigentlich nur der einzige Weg zu gehen. So schlimm das auch dann für deine Freundin ist. Ich habe also auch gesagt, wenn es nach mir ginge, ich würde einfach ein für alle Mal Klarschiff machen, würde da auftauchen und sagen so, entweder wir reden jetzt oder leck zum Arsch. Mhm. Ja. Lass dich nie wieder in meinem Leben blicken. Ja. Nur... Naja, nie wieder, zumindest so lange nicht, bevor sie den Mund aufmacht, ne? Ja, eben. Ja. Allein das würde ich schon aus Selbstschutz auch raten, weil du sagst, deine Freundin ist erst 19 Jahre alt, tut das natürlich auch super. Wie war denn das Verhältnis vorher zwischen deiner Freundin und ihrer Mutter? Eigentlich relativ brauchbar. Okay, umso schlimmer ist das dann, ne? Wenn das jetzt so wegbricht. Aber, um nicht noch mehr verletzt zu werden, ist vielleicht wirklich dann der beste Schritt, erstmal sich völlig zurückzuziehen und zu sagen, komm, lass mich in Ruhe. Kein Kontakt, überhaupt gar nichts, in der Hoffnung, dass die Frau irgendwann mal ein bisschen klug wird und von sich aus die Initiative nochmal ergreift. Vernünftig wär's, aber jetzt ist natürlich das kleine Problem, wie schon angesprochen, meine Freundin hat psychischen Knacks weg dadurch und sie kann es nicht. Hm. Das heißt, sie geht dann doch immer wieder zur Mutter. Sie wünscht sich den Kontakt zur Mutter. Was heißt psychisch angeknackst? Depression, Autoaggression, Stimmungsschwankungen. Ist sie in Behandlung? Zurzeit leider nicht, weil wir zurzeit noch nach einem geeigneten Therapeuten suchen. Ja. Wobei das, glaube ich, das Wichtigste wäre, dass deine Freundin erstmal in gute medizinische, therapeutisch, psychiatrische Hände kommt. Auf jeden Fall. Ja? Und dass das da auch in dieser Gemeinschaft mit dem Arzt oder mit den Therapeuten besprochen wird, wie sie sich weiter gegenüber der Mutter verhalten soll. Ja, richtig. Sonst geht alles kaputt. Geht auch eure junge Familie kaputt. Deswegen würde ich dir raten, mehr kannst du da nicht machen. Das setzt alles dran, deine ganze Kraft, um zu organisieren, dass sie einen guten Arzt oder Therapeuten kriegt. Ja, das ist leider nicht so einfach. Also wir hatten jetzt mehrere Versuche hinter uns. Sie hat einen Therapeuten, mit dem kam sie leider nicht klar. Da stimmte die Wellenlänge nicht und dann kann man das sowieso knicken, dann bringt das alles nichts. Völlig klar, dann ist es bringt's gar nichts. Einen Therapeuten gehabt, der hätte sich der ganzen Sache annehmen wollen, fühlte sich dann im Effekt aber der ganzen Situation nicht gewachsen. Ich mache mal einen Vorschlag. Ich weiß natürlich, dass es sehr schwierig ist mit dem Finden von einem guten Arzt oder Therapeuten. Ich würde gerne, dass dir meine Psychologin mal ein paar Ratschläge gibt. Das sind jetzt auch nur mal so ein paar Ratschläge aus ihrer Erfahrung heraus, wie ihr das noch besser einfädeln könnt. Ja, das wäre... Das können wir mal versuchen. Das kann ja nicht falsch sein. Denn einig sind wir uns hier darüber, dass sowas passieren muss. Dass das immer kompliziert ist, weiß ich auch. Aber wenn da ein Fachmann schon mal einen Ratschlag geben kann, ist nicht das Schlechteste. Wir greifen zurzeit nach jedem Strohhalm. So, und dann machen wir das jetzt auch, dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja. Alles Gute von Herzen und viel Glück. Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war der letzte Stefan, bis jetzt. Jetzt kommt der Peter. Peter ist 42. Hallo Peter. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir, Peter? Ich habe heute ein Flutopfer beerdigen müssen. Wo? In Duisburg. Das heißt, das Opfer ist überführt worden? Das Opfer ist überführt worden und das ist das große Problem, was ich momentan mit mir rumtrage. Du sagst, ich habe es beerdigen müssen. Wer, in welcher Funktion hast du es beerdigen müssen? Als Funktion als Sargträger. Ach so. Ach so, als Sargträger. Kanntest du den Menschen? Nein. Das heißt, man hat dich dazu beordert, diesen Sarg mitzutragen? Richtig. Mhm. Weißt du etwas über das Schicksal dieses Menschen? Ich muss ein bisschen wieder ausholen. Ich habe normalerweise einen Beruf als Koch, ja, und arbeite normalerweise immer nur abends und hatte vormittags frei und suchte unbedingt eine Gelegenheit, tagsüber, vormittagsüber Geld zu verdienen. Mhm. Und habe ich eine Anzeige in einer Zeitung gelesen, mhm, und habe mich als Sargträger beworben. Mhm. Und habe mir da im Großen und Ganzen gar nichts bei gedacht. Mhm. Ne? Also das ist also den Menschen, den man dann in dem Sarg hat, ja, eine würdevolle, ja, Abschied zu geben. Wie lange machst du das jetzt schon? Das ist die 38. gewesen. Die 38. Beerdigung? Ja. Fällt dir das generell schwer, diese Tätigkeit? Im Großen und Ganzen nein. Aber heute? Heute war es sehr extrem. Woran liegt das? An der Gemeinde, an den Angehörigen? Nee, eher an das, was da unten passiert ist. Mhm. Mhm. War das ein junger Mensch, weißt du das? Ja, Baujahr 52. Mhm. Mhm. Das heißt, du hast diesen Sarg getragen und während du getragen hast, sind all die Bilder durch den Kopf gegangen, die man so im Fernsehen gesehen hat. Ja. Und Mutmaßungen. Und auch, weil am Freitag davor habe ich mich mit der Trauerrednerin besprochen. Wir, mhm, haben vor 2 Monaten den Papa weggebracht. Mhm. Und die Mama muss jetzt hinter dem Sohn hinterherlaufen, mhm, innerhalb von 2 Monaten. Das heißt, die Frau kennst du schon vom Ansehen? Ja. Mhm. Aber das Allerschlimmste war jetzt, dass dieser Sarg aus Thailand nicht mehr dicht war. Mhm. Das bedeutet? Die Gerüche, die da rauskamen, die waren umwerfend. Mhm. Das heißt, er ist mit diesem Sarg, den ihr dann zum Grabe getragen habt, ist er aus Thailand gekommen. Er ist nicht nochmal neu in Deutschland eingesargt worden. Nein, der Bestatter konnte diesen Sarg nicht mehr aufmachen. Warum nicht? Weil er schon... Das war nur noch flüssig. Mhm. Mhm. Die haben in Thailand versucht, den zu balsamieren, mhm, und haben da eine Flüssigkeit drüber getan, mhm, aber die hat von Thailand bis Deutschland das nicht überstanden. Mhm. Das heißt, das ist für dich jetzt in vielfacher Weise ein bedrückender Vorgang gewesen, als du diese Frau gesehen hast, die vor kurzem ihren Mann zu Grabe tragen musste. Dann die, ja, dann, und dann die, dieser Mann, den ich heute beerdigt habe, der hat war noch so stolz darauf, dass er sich eine Frau aus Thailand mitgebracht hat. Hör mal zu, mhm, als er seinen Papa beerdigt hat, hat er noch zu uns gesagt, hör mal zu, das ist meine neue Frau. Mhm. Und heute waren beide da, ja, und haben beide bitterlich geweint. Mhm. Und das ist für mich sowas von schlimm gewesen, mhm, und dann diesen Sarg aus Thailand zu tragen, der hat ja mit unseren europäischen Särgen, ja, gar nichts mehr, ja, gemein. Und dann auch noch diese Gerüche. Und die waren sowas von schlimm. Weil das ist das jetzt so ein Eindruck heute gewesen, dass du sagst, ich kann das nicht mehr? Also sowas könnte ich nicht noch einmal. Mhm. Dann würde ich sagen, hör mal zu, ich bleib lieber immer nicht, ich koche, mhm, weiter, aber das trage ich nicht nochmal. Mhm. Lieber Peter, die Sendung geht rum. Du hörst es im Hintergrund. Ja. Ich freue mich, dass wir noch einmal sprechen können miteinander. Wenn du möchtest, kannst du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen gleich. Möchtest du das? Das würde ich gerne. Ja, das merke ich schon. Das machen wir auch so. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ich danke dir. Alles Gute, schöne Grüße. Alles Tschüss. Klar. So, meine Lieben, das war's für heute für die